genau gesehen, ich hab ihr imponiert. Und war's auch nur ein Augenblick, ich spür, das ist mein Glück. Heut hab ich eine Frau gesehen, schon war's um mich geschehen. Das ist mein Glück, heut hab ich ein